Moin moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Als ich gelesen habe, was ich heute für eine Folge kommentieren werde, habe ich mich super gefreut, weil ich auf die Folge Pleasure Parties und Sex-Klischees, da habe ich super gute Erinnerungen dran. Also sowohl wie wir die aufgenommen haben, als auch als wir bei Maria waren, die Pleasure Party am Tag vorher, das war alles einfach ganz wunderbar, das hat gepasst und Maria ist auch nach wie vor eine sehr gute Freundin von mir. Auch wenn Jeannie nicht mehr in meinem Leben ist, ist Maria über die ganze Zeit immer eine sehr gute Freundin geblieben. Und ich bin sehr gespannt, was wir da alles so zu berichten haben, weil in der Beschreibung, die wir damals in den Shownotes, die wir damals mit hinzugefügt haben, steht, dass wir die Folge wieder mit ein paar sehr persönlichen Erfahrungen anreichern. Und ich bin sehr gespannt, welche das sein werden. Lass uns mal reinhören. Also ich heiße Maria, ich bin so kurz vor den 30ern und kenne Flo über eine Freundin, die ihn über OkCupid kennengelernt hat. Auch das allein ist schon eine großartige Geschichte, wie man einfach Menschen kennenlernt, was es manchmal so für Wege gibt. Also ich hatte die Freundin, von der Maria da spricht, besucht und Maria war eben auch da. Und wir haben uns unterhalten und haben uns gut verstanden und haben uns dann wieder getroffen. Und die Freundin, zu der haben wir auch beide noch Kontakt, aber die Beziehung zwischen Maria und mir hat sich dann eben sehr stark intensiviert. Also da war schon eine ganz schöne Anziehung da. Solche Wege, die sind einfach nicht immer vorgezeichnet. Und jetzt waren wir das zweite Mal da. Also gestern war es die zweite Party, bei der wir da waren, genau. Ja. Das ist spannend, dass ich da sage, das ist die zweite Party, weil ich dachte bis eben, dass es die erste Feier, die erste Pleasure Party gewesen wäre bei Maria, bei der Jeannie und ich teilgenommen haben. Aber es war tatsächlich die zweite und das macht für mich deswegen im Kopf so einen Unterschied, weil auf der ersten Pleasure Party Jeannie jemanden kennengelernt hat und mit dem was hatte und ich so ein bisschen mit Eifersucht zu kämpfen hatte, nicht viel, aber so ein bisschen. Und auf der zweiten war es andersrum. Ich hatte jemanden kennengelernt und Jeannie hat sich eifersüchtig gefühlt und das war ja auch etwas, was sie gesagt hat, dass sie eigentlich nicht so spürt. Und das sollte ja im späteren Verlauf dann unsere Beziehung noch eine Rolle spielen, das Thema Eifersucht. Mit was bist du beim Thema alternative Beziehungsformen in Kontakt und was interessiert dich da und was lebst du da, wenn du vielleicht was dazu erzählen möchtest? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, ich kann das zurzeit gar nicht so richtig mit irgendeinem Konzept ausdrücken, weil ich gerade in Beziehungen bin, die einfach nicht definiert sind. Das heißt, ich glaube, konzeptuell wäre beziehungsanarchistisch wahrscheinlich das korrekteste Wort. Wo ist unser Buzzer? Flo freut sich. Ja, Flo freut sich, Eli freut sich. Habe ich damals, heutzutage nicht mehr so, wobei sich bei Maria da auch einiges verändert hat, aber mir geht es ja erstmal um mich und so ein bisschen um Jeannie. Ich habe mich damals als Beziehungsanarchisten bezeichnet, das würde ich heutzutage nicht mehr tun. Die Grundlagen des Ganzen finde ich zwar immer noch spannend, es gibt ja auch eine eigene Folge über Beziehungsanarchie und auch eine Folge über Bezeichnungen, da gehe ich darauf sicherlich nochmal stärker ein, aber die Frage ist immer, was man an Arbeit, auch an emotionaler Arbeit investieren möchte und kann und ich glaube, ich habe mich da am meisten überschätzt. Also die Möglichkeit, Beziehungen zu haben, die nicht definiert sind, ist zwar eine schöne Möglichkeit, aber zwei Dinge kommen da bei mir zu kurz. Nämlich erstens die Möglichkeit, intensive, committete Beziehungen zu haben und sich auch in diesen Beziehungen zu gewisser Weise auszuruhen, weil ich habe eigentlich sehr viel, oder nicht nur ich, sondern alle Menschen, die Beziehungsanarchie leben, glaube ich, verbringen sehr viel Zeit damit, Beziehungen auszuhandeln und Grenzen neu auszuhandeln. Und dann kommt jemand dazu oder jemand bricht weg und dann gerät in dieses ganze Beziehungsgeflecht einfach sehr viel. Ja, das macht es sehr, sehr nicht instabil, es ist schon stabil, aber sehr fluide. Und man braucht eben sehr viel emotionale Arbeit oder man muss sehr viel emotionale Arbeit einsetzen, um dem Ganzen gerecht werden zu können. Sonst leidet man sehr. Und die Arbeit, die ich eingesetzt habe, hat nicht gereicht. Vielleicht könnte man auch sagen, das war einfach nicht meins. Aber auf die eine oder andere Weise habe ich mich unterschätzt. Überschätzt natürlich. Und das Zweite ist, dass diese emotionale Arbeit, die man da einsetzen muss, auch super viel Zeit kostet. Also ich hätte heutzutage gar nicht mehr Lust dazu, so viel emotionale Arbeit für mich und für andere zu leisten, dass ich so viel von meinem Zeitbudget, das ja auch begrenzt ist, abgebe. Ich habe heute sehr viel mehr andere Hobbys als damals und die auch Zeit kosten, andere soziale Kontakte. Natürlich hatte ich die damals auch schon, aber ich hätte heute nicht mehr so die Zeit, mich zum Beispiel um zwei feste, committete Beziehungen, die gleichwertig sind, zu kümmern. Das würde ich einfach nicht machen wollen. Und das heißt nicht, dass ich nicht polyamor bin, sondern ich kann durchaus verschiedene Menschen lieben. Aber die Möglichkeit der Beziehungsanarchie und auch der egalitären Polyamorie, die würde ich für mich so vorsichtig ausschließen. Was mir bei meinen Beziehungen sehr wichtig ist, ist, dass grundsätzlich erstmal alle Gefühle und alle Bedürfnisse da sein dürfen und gehört werden. Und dass dann geguckt wird, wie ein Ausleben aussehen kann. Und dass man da davon ausgeht, dass man die Dinge meistens nicht weiß, wie sie sich anfühlen in hypothetischen Situationen. Also ich habe irgendwann bei mir selber festgestellt, ich bin grottenschlecht darin, vorherzusagen, wie es mir mit irgendwas geht. Da spricht Maria einen sehr, sehr wichtigen Punkt an und den habe ich lange Zeit auch nicht gesehen. Polyamorie oder allgemein Nichtmonogamie kann man nämlich nicht durchdenken, so sehr man es auch versucht. Also man kann tolle Theorien aufstellen, wie es einem geht und was man macht, wenn man so und so fühlt, aber im Endeffekt kann man nur herausfinden, wie es einem geht, wenn man in der Situation ist oder schon war. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also wenn ich mich selbst als Polyamor bezeichne, muss ich nicht alle möglichen Regeln schon vorher ausmachen, bevor ich irgendwie jemanden kennenlerne, sondern kann mich einfach darauf einlassen, zu schauen, was passiert, wie fühlt sich das an, wenn ich eine Person kennenlerne und was passiert dann mit meinem Partner oder meiner Partnerin oder was passiert, wenn mein Partner oder meine Partnerin jemanden kennenlernen. Ich glaube, es kann sinnvoll sein von Regeln und auch von Grenzen, nur bis zum nächsten Date zu sprechen. Also zu sagen, okay, das und das hat sich jetzt so angefühlt, wie versuchen wir es beim nächsten Mal und nicht, wie versuchen wir es ab jetzt für immer. Weil das kann ganz schön viel Druck rausnehmen, wenn wir sagen, okay, wir versuchen es erstmal bis zum nächsten Mal und sprechen dann nochmal drüber, wie es uns beiden jeweils ging. Ich weiß aber, dass diese Situation, also zum Beispiel ich habe ein Date mit jemand anders, aus Erfahrung weiß ich, dass das für mich total schön ist. Und du hast die Erfahrung noch nie gemacht, denkst, das wäre für dich schlimm und deswegen machen wir das jetzt nicht. Also das fand ich irgendwie nie einleuchtend, ja. Weil das eine ist was Reales, wo es einen Erfahrungswert dazu gibt und das andere ist eine Fantasie, wo man es noch nicht weiß. Mhm. Das, was sie da sagt, gilt natürlich auch in beide Richtungen. Also wenn man es noch nicht ausprobiert hat, dann kann man es noch nicht wissen. Und es gibt viele Leute, die ich kenne, die sagen von sich selbst, ja, ich bin Poly, aber habe das noch nie ausprobiert. Also im Prinzip weiß man gar nicht, welche Art von Polyamorie man dann im Prinzip leben möchte oder wie man in einer Beziehung damit umgehen möchte. Man kann es gar nicht wissen, wenn man die Erfahrung gar nicht gemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die sagen, ja, sie können sich für das gar nicht vorstellen. Und wären total eifersüchtig etc. Aber auch die müssten es ausprobieren. Und ich habe auch schon Situationen miterlebt, bei denen es dann Menschen total leicht gefallen ist, entgegen ihren Erwartungen. Das kann ich total verstehen, ja. Gefühle aushalten ist auch mal das. Auwe, ganz gefährlich. Ich glaube, ich habe das sehr drin gehabt, dieses Motto, dass ich Gefühle einfach aushalten muss. Aber es ist Quatsch. Ich muss Gefühle nicht aushalten. Ich muss mich auf Gefühle mal einlassen, aber wenn sie scheiße sind, dann muss ich es kein zweites Mal tun. Und ich kann mich auch gegen Gefühle wehren und sagen, ich möchte das nicht. Das ist völlig legitim, auch wenn das Einschränkungen für einen Partner oder eine Partnerin bedeutet. finde es aber total schön, das mal zu machen, weil das ist ja nichts, was man im Alltag macht, dass man zu Menschen hingeht und sagt, ich könnte mir vorstellen, mit dir zu schlafen, hast du vielleicht auch Lust dazu? Ja. Was ja total schön wäre, wenn es so wäre. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich so schön wäre, wenn es so wäre, dass es normalisiert ist, dass man auf Menschen zugehen kann und die einfach fragen kann, willst du mit mir schlafen? Oder ich kann mir vorstellen, mit dir zu schlafen, wie ist es bei dir? Weil dafür sind patriarchale Strukturen einfach noch viel zu krass. Ich glaube, wenn das normalisiert wäre, dann würden manche Frauen überhaupt nicht mehr rausgehen können, weil sie ständig das gefragt werden. Und Frauen werden ja jetzt schon online häufiger belästigt, natürlich auch im richtigen Leben, aber online ist es für Täter, ich gendere hier mal nicht, meistens noch viel einfacher, weil anonymer. Und wenn wir normalisieren würden, dass man alles fragen kann, auch sexuelle Dinge, dann würde das sicherlich auch davor nicht Halt machen, auf die Straße getragen zu werden. Und das wäre eine sehr unangenehme Situation. Das ist total eine gute Überleitung zum Thema Klischees, weil ich finde nämlich, es ist viel akzeptierter gesellschaftlich oder in der Öffentlichkeit, habe ich immer den Anschein, dass wenn zwei Frauen sich küssen, als wenn zwei Männer sich küssen. Ich weiß nicht, ob gesellschaftlich akzeptiert hier so ein guter Indikator ist, weil es vielschichtig ist. Wenn man gesellschaftlich akzeptiert nur als nicht abstoßend sieht, dann mit Sicherheit, ich glaube, die wenigsten Menschen würden sagen, es ist abstoßend, wenn zwei Frauen sich küssen. Und wahrscheinlich würden mehr Menschen sagen, zum Glück auch immer noch sehr wenige, aber immer noch zu viele, dass sie es abstoßend finden, wenn zwei Männer sich küssen. Aber gesellschaftlich akzeptiert kann auch eine andere Kategorie sein, nämlich sexualisiert. Und ich glaube, wenn zwei Frauen sich küssen, dann wird es häufig, meistens von Männern, einfach sehr sexualisiert. Das heißt, es wird auch nicht normal betrachtet, also als das, was es ist, ein Ausdruck von Liebe oder von Zuneigung. Ich weiß gar nicht, wem gegenüber ich das erwähnt habe, aber es gab ja diese Umfrage vor ein paar Monaten, wie viele Menschen es immer noch stört oder abstoßend finden oder eklig finden, wenn sich homosexuelle Paare auf der Straße küssen. Und ich glaube, es waren immer noch 25%. Und ich gehe davon aus, dass es, wenn man von einem homosexuellen Paar spricht, dass dann die meisten Leute erstmal zwei Männer im Kopf haben. Es ging explizit um Männer. Es ging explizit um Männer sogar, okay. Ja. Und ich glaube, dass es bei Frauen ganz anders wäre. Ah ja, das ist mir scheinbar damals auch schon aufgefallen, hätte ich einfach mal 2 Minuten weiter in den Podcast reingehört. Das ist so krass, wie tief das in mir drin noch verwurzelt ist, obwohl ich ja genau weiß, dass ich es anders sehe, dass ich trotzdem denke, wenn mein Partner oder meine Partnerin gekommen ist, dann bin ich eine Last, weil ich noch länger brauche. Mhm. Also. Nachdem wir jetzt fast schon wieder am Ende der Folge sind, weil ich den Teil mit den Sexklischees komplett durchgehört habe und großartig finde, also ich kann es euch wirklich ans Herz legen, da nochmal reinzuhören, muss ich dazu doch nochmal was sagen, denn ich glaube, es gibt tatsächlich Situationen, in denen es einem der PartnerInnen oder der beteiligten Personen zu lange dauert, bis jemand anders kommt. Und das kann mit einer psychischen Erkrankung zusammenhängen. Denn bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich in einer depressiven Phase bin und einen Orgasmus habe, dann fühle ich mich danach vielleicht schlecht. Das ist nicht immer so. Manchmal habe ich auch gar keine Lust auf Sex, aber manchmal habe ich auch Sex, der mich einfach nicht befriedigt. Und das häufig mit mir selber, aber manchmal auch mit anderen Menschen. Und das merke ich nicht unbedingt zwischendrin, sondern erst danach. Und wenn ich aber dann gekommen bin und die Partnerin oder die andere beteiligte Person noch nicht und ich merke, wie die Depression oder die psychische Verstimmung wieder über mich hereinbricht, dann kann es schon sein, dass es, je länger es dauert, desto schlimmer es wird und ich eigentlich aber Hilfe und Zuneigung gerade brauche. Das ist aber auch etwas, was man kommunizieren kann und kommunizieren sollte, wenn man in dieser Situation ist, auch wenn es einem schlecht geht oder gerade wenn es einem schlecht geht, weil das sind Dinge, die kann der Partner oder die Partnerin gar nicht wissen. Weil ich habe das gestern zwischen uns auch gemerkt, weil wir auch zusammen waren und dann aber auseinandergegangen sind, ohne dass eine von uns jetzt zum Orgasmus gekommen ist. Und ich habe voll den Film geschoben, weil ich mir dachte, boah, Jeannie ist jetzt wahrscheinlich total unzufrieden und zählt das jetzt überhaupt, was wir gemacht haben? War das überhaupt Sex? Mir ist neulich eine Studie über den Weg gelaufen. Da wird verglichen, welche Menschen in welchen Beziehungskonstellationen und mit welcher sexuellen Ausrichtung, wie häufig Orgasmen haben beim Sex oder normalerweise Orgasmen haben beim Sex. Und da steht, dass 65% der heterosexuellen Frauen und 95% der heterosexuellen Männer normalerweise beim Sex kommen. Also sehr schon mal ein großer Unterschied, den nennt man auch Orgasm Gap. Aber 86% der lesbischen Frauen und 89% der schwulen Männer kommen normalerweise. Also da gibt es diesen Orgasm Gap so gut wie gar nicht. Also ist es auf jeden Fall eine Auswirkung der patriarchalen Sozialisation, dass straighten oder hetero Männern der weibliche Orgasmus nicht so wichtig ist und dass sich Frauen in der Hinsicht in heterosexuellen Beziehungen zurücknehmen und sagen, dass ich komme, ist ja nicht so wichtig, unterbewusst. Und war heute irgendwie sehr erstaunt, was ihr für professionelles Equipment habt und wie teuer das ist, weil mir tatsächlich gar nicht bewusst war, was für Arbeit und Geldinvestitionen hinter so einem einfachen, in Anführungszeichen, Podcast steckt. Genau, und das wollte ich einfach an dieser Stelle zum Thema Unterstützung nochmal erwähnen, weil ich das wichtig finde, das für die Hörerinnen und Hörer im Hinterkopf zu haben, dass es für euch auch einfach eine finanzielle Investition ist, diesen Podcast zu machen und zur Verfügung zu stellen. Ja, wir haben tatsächlich unser ganzes Equipment bis nach Regensburg transportiert im Rucksack, was nicht ganz so leicht war und dieses Equipment war auch nicht ganz billig. Am teuersten war eigentlich die Domain. .fm-Domains sind ganz schön teuer, aber wir haben zumindest einen Teil davon wieder rausbekommen durch Patreon-Support und das war ziemlich gut. Das Mikrofon, das ich mittlerweile immer noch benutze, ist mittlerweile abbezahlt, deswegen habe ich persönlich keine Patreon-Page, brauche sie auch nicht, das mache ich einfach nur zum Spaß. Wenn ihr Lust habt, etwas zu unterstützen, dann spendet gerne an die bekannten Organisationen, zum Beispiel die in der Ukraine gerade unterstützen oder Tierschutz- oder Tierrechtsorganisationen, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn das war's heute wieder mit dieser Folge. Ich habe die letzte Dreiviertelstunde der Folge wirklich, wirklich gerne nochmal gehört und auch viel gelacht. Ist auch eine sehr lustige Folge, also ich lege sie euch auf jeden Fall ans Herz. Am Anfang ist es, also als wir über Pleasure Parties sprechen, wenn ihr Pleasure Parties noch nicht hört, dann hört euch die Originalfolge unbedingt nochmal an, denn das ist was ganz Großartiges. Und dazwischen gibt es aber ja auch mal ein paar kritischere Kommentare von mir, aber die letzte Dreiviertelstunde kann man einfach so durchhören. Also schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir hören uns, stay tuned und bis dahin.